diskutiert, weil ganz egal wie viel sie reden, dennoch Scheiße passiert. Warum sollte ich eisenhart jammern wie ihr? Was das Volk gespricht, hat den Staat nie interessiert. Sowas wie mich gibt es nur einmal auf der Welt, solange mir das, was ich da mache, mir auch selber gefällt. Auch wenn du mich feierst oder hasst, sag ich dir, ich bleib einfach anders als ihr. Das Arbeitsamt will ständig, dass ich mir einen Job such. 3 Jahre Ausbildung für'n Arsch und was kommt jetzt für'n Beruf? Ich weiß es nicht, ich feier mich, egal was ich tu. Und scheiter nicht, denn eigentlich bin ich wie eine Kuh, die auf der Weide steht und akzeptiert, wie die Welt sich dreht. Aus Langeweile lebt sich arrangiert mit allem, was geht. Ich bin eine hochdosierte Mischung aus dem TC Klaus Stromberg und Dr. Haus. Sowas wie mich gibt es nur einmal auf der Welt, solange mir das, was ich da mache, mir auch selber gefällt. Auch wenn du mich feierst oder hasst, sag ich dir, ich bleib einfach anders als ihr. Ich kau an meinen Fingernägeln und piss in alle Winkel. Ich bin ein Mann, warum soll ich denn den Sitzen pinkeln? Richtig gehört, bin ein Nerd und so. Ärsche wird dann Schwänze und ich schwänze den Po. Sowas wie mich gibt es nur einmal auf der Welt, solange mir das, was ich da mache, mir auch selber gefällt. Auch wenn du mich feierst oder hasst, sag ich dir, ich bleib einfach anders als ich.